Mr. Bennets ganzes Vermögen bestand in einer jährlichen Einnahme von 2000 Pfund, dem Ertrag eines Guts, welches unglücklicherweise für seine 5 Töchter in Ermangelung männlicher Erben nach seinem Tode an einen entfernten Verwandten fiel. Und der Muttervermögen, für ihre Verhältnisse zwar nicht unbedeutend, war jedoch nicht hinreichend, den Mangel des seinigen zu ersetzen. Ihr Vater, ein Advokat in Meryton, hatte ihr 4000 Pfund hinterlassen. Ihre Schwester, an einen Mr. Phillips verheiratet, der früher Schreiber bei ihrem Vater gewesen, späterhin in sein Geschäft eingetreten war, lebte nun da selbst, und ihr einziger Bruder hatte sich als Kaufmann in London etabliert. Das Dorf Longbourn war nur eine Meile von Meryton entfernt, und diese geringe Distanz veranlasste die jungen Damen, wenigstens 3 bis 4 Mal die Woche einen Besuch bei ihrer Tante Phillips und in einem ihrem Hause gegenüberliegenden Kaufladen abzustatten. Besonders die beiden jüngsten Töchter Catherine und Lydia versäumten nie, ihr diese Aufmerksamkeit zu erweisen. Nicht aufgelegt, sich mit etwas Ernstem, Nützlichem zu beschäftigen, viel leichtsinniger wie ihre älteren Schwestern, gehörte ein Spaziergang nach Meryton, in Ermangelung etwas Besseren, dazu, ihre müßigen Morgenstunden auszufüllen und ihnen Stoff zur Unterhaltung für den Abend zu gewähren. Und fiel im Ganzen auch nicht viel Neues auf dem Lande vor, so waren sie doch sicher, das Wenige von ihrer Tante zu erfahren. Im gegenwärtigen Augenblick eröffnete sich ihnen des eine reiche Aussicht für Neuigkeiten und Vergnügungen, indem ein Regiment Landwehr für den ganzen Winter in die umliegende Gegend verlegt und Meryton zum Hauptquartier ernannt worden war. Nun erst gewährten die Besuche bei Mrs. Phillips großes Interesse. Jeder Tag fügte etwas zu ihrer Kenntnis der Namen und Verhältnisse der Offiziere hinzu. Die Wohnungen derselben blieben ihnen nicht lange ein Geheimnis, und sehr bald lernten sie die Offiziere selbst kennen. Mr. Phillips hatte nicht ermangelt, denselben seine Aufwartung zu machen, welche Höflichkeit seinen Nichten eine Quelle bis jetzt noch nicht geahnter Seligkeit eröffnete. Sie sprachen von nichts als von den Offizieren, und Bingleys großes Vermögen, bei dessen bloßer Erwähnung die Mutter sich begeistert fühlte, erschien ihnen, im Vergleich mit einer Fähnrichsuniform, als ein unbedeutender Gegenstand. Nachdem Mr. Bennet eines Morgens ihre entzückten Ausbrüche über dieses Lieblingsthema einige Zeit mit angehört hatte, sagte er kaltblütig: »Nach der Art und dem Gegenstand eurer Unterhaltung zu urteilen, müsst ihr die beiden albernsten, einfältigsten Mädchen im ganzen Umkreis sein. Ich habe solche Vermutung längst schon im Stillen gehegt, bin aber nun zur vollkommenen Überzeugung gelangt.« Catherine wurde verlegen und schwieg. Lydia aber fuhr fort, ihr Wohlgefallen in Captain Carter an den Tag zu legen, sowie die Hoffnung, ihn im Lauf des heutigen Tages noch einmal zu sehen, da er den anderen Morgen nach London reisen wollte. »Es setzt mich in Erstaunen«, begann Mrs. Bennet zu ihrem Gatten gewendet, »dass du so bereit bist, deine Kinder einfältig zu nennen. Ich muss gestehen, wenn ich geneigt wäre, irgendjemandes Kinder dafür zu halten, so wären es doch am wenigsten meine eigenen.« »Ich hoffe immer, ein offenes Auge für die Albernheiten meiner Kinder zu behalten.« »Sehr wohl. Aber wenn sie nun, wie es hier der Fall ist, alle verständig sind?« »Und wenn ich auch bis jetzt gehofft, in allen Hauptsachen deiner Meinung beitreten zu können, so muss ich doch nun mit Bedauern bemerken, dass unsere Ansichten in diesem Punkt differieren, indem ich unsere beiden jüngsten Töchter für ungewöhnlich töricht erkläre.« »Liebster Bennet, du darfst von solchen jungen Dingern nicht die Einsicht des Vaters und der Mutter verlangen. Wenn sie erst in unser Alter kommen, werden sie ebenso wenig an die Offiziere denken wie wir. Ich erinnere mich der Zeiten, wo auch mir ein Rotrock sehr wohl gefiel. Und wenn ein munterer, junger Colonel mit 5000 oder 6000 des Jahres eine meiner Töchter verlangen sollte, würde ich nicht Nein sagen. Colonel Forster nahm sich gestern Abend bei Sir William sehr hübsch in der Uniform aus.« »Mama«, rief Lydia, »Tante Phillips erzählte mir gestern, dass Colonel Forster und Captain Forster nicht mehr so oft zu Miss Watson gingen wie im Anfang ihres Hierseins. Sie sieht sie jetzt häufig in Clarks Buchladen.« Mrs. Bennets Antwort war durch den Eintritt eines Bedienten aus Netherfield unterbrochen. Er brachte ein Billett von Miss Bingley an Miss Bennet und sollte Antwort zurückbringen. Der Mutter Augen glänzten vor Freude und Erwartung, und auf ihre wiederholten Fragen las Jane wie folgt: »Liebste Freundin, wenn Sie unsere Bitte, heute Mittag mit mir und Luisa zu essen, nicht erfüllen, geraten wir in Gefahr, uns das ganze übrige Leben hindurch anfeinden zu müssen. Denn ein 12-stündiges Tête-à-Tête zwischen zwei Schwestern kann nur mit Streit endigen. Kommen Sie daher gleich nach Empfang dieser Zeilen. Mein Bruder und die anderen Herren essen in Meryton mit den Offizieren. Ergebenste Caroline Bingley. »Mit den Offizieren«, rief Lydia. »Es wundert mich, dass die Tante uns nichts davon gesagt hat.« »Die Herren essen nicht zu Hause. Das ist schade«, bemerkte Mrs. Bennet. »Kann ich den Wagen bekommen?«, fragte Jane. »Nein, Kind. Es ist besser, du reitest, weil es regnerisch aussieht und du dann nicht wieder zurück kannst.« »Ein feiner Plan«, rief Elizabeth, »als ob Jane nicht darauf rechnen könnte, dass sie nach Hause fahren lassen würden.« »Das geht nicht so leicht. Die Herren nehmen wahrscheinlich Bingleys Equipage nach Meryton und Hursts haben keine eigenen Pferde.« »Ich hätte lieber den Wagen.« »Aber du kannst ihn nicht bekommen, weil die Pferde auf dem Feld sind.« Jane musste sich also zum Reiten bequemen, und die Mutter begleitete sie unter steten Prophezeiungen baldigen schlechten Wetters bis an die Tür. Und wirklich war sie auch kaum eine Viertelstunde fort, als es stark zu regnen begann. Die Schwestern äußerten sich besorgt wegen ihrer Gesundheit, aber die Mutter freute sich ihres glücklichen Einfalls, besonders als der Regen ununterbrochen anhielt und Janes Zurückkommen unmöglich machte. Doch erst am anderen Morgen sollte sie erfahren, wie über alle Erwartung gut ihre List gelungen war. Die Familie saß eben beim Frühstück, als ein Bote aus Netherfield Eliza folgende Zeilen von ihrer Schwester brachte. »Liebste Lizzie, ich befinde mich diesen Morgen sehr unwohl, wahrscheinlich infolge der gestrigen Erkältung. Meine gütigen Freundinnen wollen mich nicht zurücklassen, bis ich vollkommen hergestellt bin und bestehen darauf, Mr. Jones kommen zu lassen. Deshalb beunruhige dich nicht, falls du hören solltest, dass er bei mir gewesen. Ich leide an Kopfschmerzen und bösem Hals. Sonst fehlt nichts. Deine Jane.« »Vortrefflich eingerichtet«, sagte Bennet, nachdem Eliza das Billett vorgelesen zu seiner Frau. »Wenn Jane nun gefährlich krank werden oder gar sterben sollte, so hast du doch die Beruhigung, dass dieser aberwitzige Ritt wegen Bingley und auf deinen Befehl unternommen worden ist.« »Man stirbt nicht gleich an einer kleinen Erkältung. Sie werden sie schon pflegen, und dort ist sie auf jeden Fall gut aufgehoben. Wenn ich nur den Wagen haben könnte, wollte ich selbst nach ihr sehen.« Elizabeth war wirklich sehr besorgt und deshalb entschlossen, die Schwester auch ohne Wagen zu besuchen. Und da sie keine große Reiterin war, musste der Weg zu Fuß zurückgelegt werden. »Wie kannst du so töricht sein, bei solchem Schmutz gehen zu wollen?« rief die Mutter, nachdem Eliza ihren Vorsatz ausgesprochen. »Du würdest ja in einem Zustand ankommen, dass du dich nicht sehen lassen könntest.« »Vor Jane werde ich mich auf jeden Fall sehen lassen können, und weiter verlange ich nichts.« »Lizzie, ist dies ein Ding für mich, nach den Pferden zu schicken?« fragte der Vater. »Keineswegs. Ich gehe sehr gern zu Fuß, und 3 Meilen ist eine unbedeutende Entfernung, wenn man einen Zweck hat. Zu Mittag bin ich wieder zurück.« »Ich bewundere deine Bereitwilligkeit«, bemerkte Mary. »Doch jeder Impuls des Gefühls sollte durch die Vernunft geleitet werden, und nach meiner Meinung muss die Anstrengung doch immer in einer gewissen Übereinstimmung mit der Veranlassung stehen.« »Wir wollen dich bis Meryton begleiten«, sagten Catherine und Lydia, und letztere fügte noch hinzu, »wenn wir eilen, können wir Captain Carter vielleicht noch sehen, ehe er abreist.« Und somit begaben sie sich gleich auf den Weg. In Meryton trennte sich die kleine Gesellschaft. Die jüngeren Schwestern suchten die Frau eines Offiziers auf, und Eliza setzte eiligen Schrittes ihren Weg fort. Mit ungeduldiger Hast durchstrich sie Feld und Wald, sprang über Gräben und Pfützen und fand sich bald mit beschmutzten Schuhen, Strümpfen und Unterrock und mit hochglühenden Wangen vor dem Haus. Man wies sie ins Frühstückszimmer. Die ganze Gesellschaft bis auf Jane war hier versammelt und staunte über ihre Erscheinung. Dass sie so früh am Morgen 3 Meilen allein bei so schmutzigem Weg zurückgelegt haben sollte, erschien Mrs. Hurst und Miss Bingley fast unglaublich. Und Eliza entging es nicht, dass sie deshalb etwas verächtlich auf sie herabblickten. Doch war ihr Empfang sehr höflich, und in des Bruders Betragen sprach sich etwas Besseres als bloße Höflichkeit, Gutmütigkeit und Teilnahme aus. Mr. Darcy sagte sehr wenig und Mr. Hurst gar nichts. Ersterer kämpfte zwischen Bewunderung ihrer durch die Bewegung in freier Luft erhöhten Reize und Unwillen, sich ohne die äußerste Not so weit allein hinausgewagt zu haben, letzterer war bloß mit seinem Frühstück beschäftigt. Auf ihre Fragen nach Janes Befinden erhielt sie keine günstige Antwort. Sie hatte schlecht geschlafen, war jetzt zwar außer Bett, aber in einem fieberhaften Zustand und nicht wohl genug, das Zimmer zu verlassen. Elizabeth eilte zu ihr hinauf und fand sich für die Beschwerden des weiten Wegs reichlich durch Janes Freude belohnt. Denn nur aus Furcht, den ihrigen Sorge zu machen, hatte sie das Verlangen nach der Schwester nicht ausgesprochen. Nachdem die ersten Freudensbezeugungen vorüber waren, fühlte sich Jane sehr matt und konnte der allein zurückgebliebenen Eliza nur mit schwacher Stimme die außerordentliche Güte und Freundlichkeit ihrer Wirtinnen rühmen. Nach aufgehobenem Frühstück fanden sich diese wieder bei der Kranken ein, und als Eliza nun selbst sah, wie sorgsam und liebevoll sie um ihre Schwester bemüht waren, begannen mildere Gesinnungen, dem früheren Widerwillen Platz zu machen. Der Arzt kam, fand die Patientin von einem Erkältungsfieber befallen, verordnete Arznei und Ruhe und riet ihr, sich wieder zu Bett zu legen, da sie an heftigen Kopfschmerzen litt. Elizabeth verließ das Krankenzimmer keinen Augenblick, und auch die anderen Damen entfernten sich nur selten, da die Herren abwesend waren und sie also unten nichts zu versäumen hatten. Um 3 Uhr machte sich Elizabeth mit innerem Widerstreben zum Aufbruch bereit. Miss Bingley bot ihr höflich den Wagen an, den sie anzunehmen eben im Begriff stand, als Jane ihr Bedauern, sich von der Schwester zu trennen, so laut äußerte, dass sich Miss Bingley genötigt sah, das Anerbieten, sie zurückfahren zu lassen, in die Einladung, fürs Erste in Netherfield zu bleiben, zu verwandeln. Elizabeth nahm sie dankbar an, und ein Bote ward augenblicklich nach Longbourn gesandt, ihr Ausbleiben zu melden und die notwendigsten Kleidungsstücke mit zurückzubringen. Um 5 Uhr entfernten sich die Damen, Toilette zu machen, und einige Zeit darauf ward Elizabeth zum Mittagessen gerufen. Bingleys Besorgnis über Janes Befinden konnte sie durch ihre Berichte nicht vermindern. Der Zustand war noch derselbe wie am Morgen. Die Schwestern wiederholten einige Mal, wie sehr sie sie bedauerten, wie unerträglich eine Erkältung sei, wie ungern sie selbst krank wären, und dann dachten sie nicht mehr daran. Elizabeth sah jetzt deutlich, dass nur Janes unmittelbare Nähe ihre Freundlichkeit und Teilnahme zu erregen imstande war, und diese Bemerkung berechtigte sie, zum früheren Urteil zurückzukehren. Der Bruder war der einzige in der ganzen Gesellschaft, den sie mit wohlwollenden Blicken betrachtete. Seine Angst um Jane war augenscheinlich, und die zarten Aufmerksamkeiten, die er ihr bei jeder Gelegenheit zu beweisen strebte, drängten das unangenehme Gefühl, sich als eine Überlästige zu betrachten, wofür sie die anderen unfehlbar hielten, einigermaßen wieder zurück. Von ihm allein sah sie sich bemerkt. Miss Bingley und ihre Schwestern waren mit Darcy beschäftigt. Hurst, ihr Tischnachbar, ein indolenter Mensch, der nur essen, trinken und Karten spielen konnte, wusste nichts mit ihr zu sprechen, nachdem er gesehen, dass sie einer einfachen Schüssel den Vorzug vor einem köstlichen Ragout gegeben. Nach dem Essen kehrte sie gleich zu Jane zurück, und Miss Bingley benutzte ihre Abwesenheit, um schonungslos über sie herzufallen. Sie nannte ihr Benehmen roh und ungebildet, ihr Wesen halb stolz, halb impertinent. Sie sprach ihr die Gabe der Unterhaltung ganz ab und fand, dass sie weder Ausdruck, Geschmack noch Schönheit besitze. Mrs. Hurst war derselben Meinung und fügte noch hinzu: »Kurz, sie hat nichts Empfehlendes als den Vorzug, eine vortreffliche Fußgängerin zu sein.« Ich werde ihren Aufzug von diesem Morgen nie vergessen. Sie sah ordentlich wild aus. Das fand ich auch und hatte Mühe, mich des Lachens zu erwehren. Wahrer Unsinn, so weit daherzulaufen, weil ihre Schwester sich erkältet hat. Und wie zerzaust und chiffoniert waren ihre Haare. Ja, und ihr Unterrock. Ich hoffe, du sahst die 6 Zoll lange Schmutzkante daran. Das Kleid war nicht lang genug, diesen Makel zu verdecken. Deine Beschreibung mag allerdings sehr treu sein, liebe Luisa, sagte Bingley. »Aber alle diese Dinge sind an mir vorübergegangen. Ich fand Miss Elizabeth Bennet ungewöhnlich hübsch aussehend, als sie diesen Morgen ins Zimmer trat. Ihr schmutziger Unterrock entging meinen Blicken gänzlich.« »Sie bemerkten ihn gewiss, Mr. Darcy«, sagte Miss Bingley. »Ich bin überzeugt, Sie werden nie wünschen, Ihre Schwester so auftreten zu sehen.« »Gewiss nicht. 3 Meilen oder gar 4 oder 5 Meilen bis an die Knöchel im Schmutz zu gehen und allein, ganz allein. Was kann sie sich nur dabei gedacht haben? In diesem Betragen spricht sich eine unerträgliche Art erkünstelter Gleichgültigkeit, eine wahrhaft dorfmäßige Verachtung des Dekorums aus. Ich sah darin nur eine aufopfernde Liebe für ihre Schwester, entgegnete Bingley. »Mr. Darcy, fast muss ich befürchten, dass dieses Abenteuer Ihrer Bewunderung der schönen Augen Miss Bennets Schaden getan.« »Keineswegs. Ich fand sie im Gegenteil noch schöner und lebendiger durch den raschen Gang.« Es erfolgte eine kleine Pause. »Ich fühle mich sehr zu Jane gezogen«, begann Mrs. Hurst wieder. »Sie ist wirklich ein liebes, gutes Mädchen, und ich wünsche von Herzen, sie anständig versorgt zu sehen.« Doch bei solchen Eltern und solcher gemeinen Verwandtschaft ist die Aussicht hierzu sehr gering. »Ich meinte von dir gehört zu haben, dass Ihr Onkel als Advokat in Meryton lebt«, sagte Bingley. »Ja, und Sie haben noch einen Onkel, der irgendwo in der Nähe von Cheapside wohnt.« »Das ist göttlich«, rief die Schwester, und beide lachten laut auf. »Und wenn Sie der Onkel so viele hätten, ganz Cheapside damit zu bevölkern«, sagte Bingley, »so macht dieser Umstand Jane auch nicht um ein Tüttelchen weniger liebenswürdig.« »Aber er trägt doch dazu bei, ihre Aussicht auf eine Verbindung mit einem Mann von Ansehen und Bedeutung zu verringern«, bemerkte Darcy. Bingley schwieg. Seine Schwestern hingegen stimmten ihm von ganzem Herzen bei und erschöpften sich in Witz und Spott über die gemeine Verwandtschaft ihrer lieben Freundin. Dieser kleine Angriff hinter ihrem Rücken hinderte sie jedoch nicht, nach dem Essen mit erneuerter Zärtlichkeit zu Jane zurückzukehren und bei ihr zu bleiben, bis sie zum Kaffee gerufen wurden. Die Kranke befand sich fortwährend sehr leidend, und Elizabeth verließ sie nicht eher, bis sie am Abend in einen sanften Schlaf gefallen, ihren Beistand entbehren konnte. Nun erforderte die Höflichkeit, herunterzukommen. Sie fand die Gesellschaft am Spieltisch beschäftigt und war zugleich aufgefordert, Teil daran zu nehmen. Doch in der Voraussetzung eines hohen, ihre Kasse übersteigenden Spiels lehnte sie es, unter dem Vorwand, wegen ihrer Schwester nicht lange unten verweilen zu können, ab und versicherte sich, die Zeit mit einem Buch vertreiben zu wollen. Hurst sah sie mit nicht geringem Erstaunen an und fragte, »Ziehen Sie wirklich das Lesen dem Kartenspiel vor?« Das wäre doch in der Tat höchst sonderbar. »Miss Eliza Bennet«, nahm Caroline das Wort, »verachtet die Karten. Sie ist eine große Freundin der Lektüre und findet nur an Büchern Freude.« »Ich verdiene weder dieses Lob noch diesen Tadel, indem ich keine eifrige Leserin bin und noch an manchen anderen Dingen Freude finde.« »Zum Beispiel an dem süßen Geschäft, ihre liebe Schwester zu pflegen«, was hoffentlich nun bald durch Miss Bennets völlige Herstellung beendigt sein wird«, sagte Bingley. Eliza dankte ihm für diesen Wunsch und trat an den Tisch, sich ein Buch auszusuchen. Er erbot sich, ihr noch einige andere zur Auswahl zu holen und bedauerte, ihretwegen keine größere Sammlung zu besitzen. »Für mich«, fügte er hinzu, »ist sie vollkommen groß genug, denn ich bin ein fauler Mensch und muss gestehen, diese wenigen noch nicht alle gelesen zu haben.« Elizabeth versicherte, ein passendes gefunden zu haben und setzte sich in einiger Entfernung von dem Spieltisch damit hin. Miss Bingley benutzte diese Gelegenheit, Darcys herrlicher und vollständiger Büchersammlung in Pemberley zu erwähnen und ihm viel Schmeichelhaftes über seinen ästhetischen Sinn sowie über seinen Geschmack zu sagen. Sie pries Pemberley als das Paradies von Derbyshire und forderte ihren Bruder auf, sich in dieser Gegend anzukaufen und des Freundes Besitztum als Modell zu nehmen. Elizabeths Aufmerksamkeit war durch den Gegenstand der Unterhaltung so sehr in Anspruch genommen, dass sie nicht im Zusammenhang bleiben konnte. Deshalb legte sie ihr Buch beiseite und setzte sich zwischen Bingley und seiner ältesten Schwester an den Spieltisch, das Spiel zu beobachten. »Ist Miss Darcy noch gewachsen, seit ich sie zuletzt gesehen? Ist sie wohl so groß wie ich?« »Sie ist ungefähr in Miss Elizabeth Bennets Größe oder vielleicht noch etwas größer.« »Wie sehne ich mich danach, sie wiederzusehen. Noch nie hat mich ein weibliches Wesen so angezogen. Welche Lieblichkeit der Züge, welche Anmut der Bewegung und wie talentvoll für ihr Alter. Ihre Fertigkeit auf dem Klavier ist außerordentlich.« Ich wundere mich nur, wo die jungen Damen die Geduld hernehmen, so vollkommen und gebildet zu sein, wie sie doch alle sind. Alle? Lieber Charles, was denkst du? Je nun, ich halte sie alle dafür. Da gibt es keine, die sich nicht auf Holz zu malen, Teppiche zu nähen oder Geldbörsen zu häkeln versteht und noch mehr andere Vollkommenheiten besitzt. Und nie hört man zuerst von einer jungen Dame sprechen, ohne zu erfahren, dass sie sehr gebildet und voller Talente ist. »Im Allgemeinen magst du recht haben«, sagte Darcy, »aber das Wort gebildet wird nur zu oft missbraucht und manchem weiblichen Wesen beigelegt, was in der Tat nichts weiter versteht, als auf Holz zu malen und Geldbörsen zu arbeiten. Ich kann mich nicht rühmen, mehr als höchstens 6 junge Damen zu kennen, die es verdienen, gebildet genannt zu werden.« »Ich auch nicht«, sagte Miss Bingley. »Dann«, bemerkte Elizabeth, »machen Sie wohl sehr große Ansprüche an weibliche Bildung.« »Ich fordere allerdings viel.« »Oh, gewiss«, rief Miss Bingley, sein getreuer Beistand. »Niemand kann für wahrhaft gebildet erklärt werden, der nicht das Gewöhnliche weit übertrifft. Eine junge Dame von Bildung muss eine gründliche Kenntnis der Musik besitzen, im Zeichnen, Tanzen und allen lebenden Sprachen bewandert sein und sich außerdem noch durch ein gewisses Etwas in ihrem Wesen, Gang, Ton der Stimme, in ihren Bewegungen und Ausdrücken auszeichnen, ohne welches sie den ehrenvollen Beinamen nur halb verdienen würde. Und fügen wir zu allem schon Genannten, sagte Darcy, noch einige wesentliche gediegene Eigenschaften hinzu, so ist die Bildung vollkommen. Ich wundere mich nun nicht mehr, dass Sie nur 6 solcher weiblichen Vollkommenheiten in Ihrer Bekanntschaft zählen, sagte Elizabeth. Es sollte mir schwer werden, eine einzige aufzuweisen. Sind Sie so streng gegen Ihr eigenes Geschlecht, um die Möglichkeit solcher Vereinigung zu bezweifeln? Mir ist noch kein weibliches Wesen vorgekommen, das solche Kenntnisse, Talente und gründliches Wissen mit so viel Geschmack und Eleganz verbunden hätte. Mrs. Hurst und Miss Bingley erhoben sich laut gegen die Ungerechtigkeit ihres Zweifels und versicherten beide, mehrere dieser Beschreibung entsprechende junge Damen zu kennen. Hurst unterbrach endlich das Gespräch durch gerechte Klagen über die Unaufmerksamkeit seiner Mitspieler, und so kehrten die Spieler sämtlich zu ihren Karten zurück, Eliza aber zu ihrer kranken Schwester. »Miss Bennet«, bemerkte Caroline, sobald sie das Zimmer verlassen, »gehört zu den jungen Damen, die sich bei dem anderen Geschlecht durch Herabsetzung ihres eigenen zu empfehlen suchen, welcher Kunstgriff allerdings bei manchen Männern anschlägt. Nach meiner Ansicht jedoch eine armselige List, ein gemeiner Kunstgriff.« »So möchte ich«, entgegnete Darcy, dem die Bemerkung hauptsächlich galt, »jede geflissentliche Bemühung zu gefallen nennen. Alle List ist verächtlich.« Nicht ganz zufrieden mit dieser Antwort ließ Miss Bingley das Gespräch fallen. Indem kehrte Eliza zurück, um zu melden, dass sich der Zustand ihrer Schwester verschlimmert und sie daher nicht verlassen könnte. Bingley schlug vor, Mr. Jones augenblicklich kommen zu lassen. Seine Schwestern aber, welche die Geschicklichkeit dieses Arztes bezweifelten, wollten einen Eilboten an einen der berühmtesten Ärzte in London schicken. Dies verbat Elizabeth, nahm jedoch den Vorschlag des Bruders an, und so ward verabredet, Mr. Jones mit dem anbrechenden Morgen holen zu lassen, falls Miss Bennets Zustand sich bis dahin nicht bedeutend gebessert haben sollte. Bingley fühlte sich höchst unbehaglich. Seine Schwestern erklärten, sehr unglücklich durch das Leiden der Freundin zu sein, suchten jedoch nach dem Abendessen ihren Jammer durch Musik zu vertreiben, während Bingley seine Empfindungen in sich verschloss und seine Sorge nur durch verdoppelte Aufmerksamkeit und zarte Vorkehrungen für die Ruhe des kranken Gasts verriet.